Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des E-Government Podcast. Wir sind Matthias Fein und Thorsten Frenzel. Matthias, was ist denn heute los? Ja, heute wollen wir uns mal ausführlichst mit dem Thema Open Data beschäftigen. Und damit wir das so richtig gut können, haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich die Anke Knopp. Hallo Anke. Hallo ihr beiden. Magst du dich mal kurz vorstellen, für die, die dich nicht kennen? Mein Name ist Anke Knopp. Ich bin seit mehreren Jahren Bloggerin für Kommunalpolitik und betreibe den Blog Mehr Digitale Kommunen. Und vormals hieß das Blickpunkt aus Gütersloh. Ich bin ziemlich lange schon in der Partizipationsecke unterwegs und habe da eigentlich meinen Weg gefunden zum Digitalen. Habe gemerkt, dass man eben mit den digitalen Tools ganz besonders gut hantieren kann, um mehr Beteiligung zu generieren, Transparenz, Offenheit, dass das ein hervorragendes Medium ist. Und bin immer weiter in die Materie vorgerückt. War bis vor zwei Monaten auch Kollegin der Bertelsmann Stiftung, habe mich dort mit den Themen Smart Country und Smart City beschäftigt, bin im Vorstand des CoLab Internet und Gesellschaft in Berlin und habe gerade die 11. Initiative Region hinter mich gebracht, sozusagen mit Teilnehmern, die im Dezember jetzt unsere Abschlusspublikation veröffentlichen. Und ansonsten bin ich zurzeit Freiberuflerin und versuche, den Brückenschlag hinzubekommen aus der analogen Welt hin in die digitale Welt und versuche, Brücken zu schlagen, dass einfach mehr Menschen mitkommen und auch diesen Weg gehen. Ja, wie alt bin ich? Das wäre vielleicht auch noch spannend, weil das hört man an der Stimme nicht. Ich bin 51 Jahre alt. Und lebe im schönen Ostwestfalen-Lippe in Gütersloh. Das ist eine sehr schöne Ecke, wo ich schon lange nicht mehr war. Aber ja, schöne Ecke, das stimmt. Aber eben nicht angebunden an die Berliner Blase und auch nicht angebunden so sehr an die Hotspots in Nordrhein-Westfalen, sondern mehr in der Region. Und das ist auch der Beweggrund, warum ich so hardcore unterwegs bin mit den Sachen. Ich möchte ganz gerne, dass meine Region hier den Anschluss behält. Und aus dieser Perspektive der latenten Abgeschiedenheit heraus ist eigentlich mein ganzes Engagement auch entstanden. Aber gerade in NRW geht ja, da passiert ja richtig viel. Es vergeht ja kaum ein Monat, in dem nicht NRW in der einschlägigen Presse ist. Das ist wahr, aber es gibt eben NRW mit einer gewissen Teilung. Einmal mehr das Rheinland und einmal mehr Ostwestfalen-Lippe. Und da muss man schon genau hingucken, weil die Bedarfe und Bedürfnisse der jeweiligen Landesteile hier sind sehr unterschiedlich. Und das Schöne am Digitalen ist eben, dass es nicht one fits all bedeuten muss, sondern dass jeder auch seine Bedürfnisse konkret formulieren kann. Da hat sie recht. Jo. Aber dem geübten Podcast-Hörer wird deine Stimme bekannt sein. Du warst schon mal bei uns. Und zwar ja, das stimmt. In einem Crossover, was wir gemeinsam mit damals TM-Podcast mit Ayuvo auf der Republika in diesem Jahr aufgenommen haben, wo wir uns fast zwei Stunden lang über das E-Government von damals und das E-Government von heute unterhalten haben. Das war eine tolle Sendung, fand ich. Also deswegen sind wir auch gleich nochmal auf dich gekommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr und freue mich auf das Gespräch. Genau, Matthias, du darfst dann ehrenvoll weitermachen. Dann starten wir doch mal mit dem Thema. Das Thema heute ist also Open Data und qualifiziert wie wir sind, haben wir mal bei Wikipedia nachgeschaut, was das eigentlich ist per Definition. Und ich darf da mal kurz zitieren. Open Data oder offene Daten zu Deutsch sind sämtliche Datenbestände, die im Interesse der Allgemeinheit, der Gesellschaft ohne jedwede Einschränkung zur freien Nutzung, Weiterverbreitung und zur freien Weiterverwendung zugänglich gemacht werden. Zu denken wäre dabei etwa an Lehrmaterial, Geodaten, Statistiken, Verkehrsinformationen, wissenschaftliche Publikationen, medizinische Forschungsergebnisse oder Hörfunk- und Fernsehsendungen. Bei Open Data handelt es sich nicht ausschließlich um Datenbestände in der öffentlichen Verwaltung, denn auch privatwirtschaftlich agierende Unternehmen, Hochschulen und Rundfunksender sowie Non-Profit-Einrichtungen produzieren entsprechende Beiträge. Das erstmal die Definition. Wie schaut es denn aus mit Open Data in Deutschland? Open Data in Deutschland. Da, oh Anke, ich glaube, du musst einspringen. Ich habe meinen Browser noch nicht offen. Ja, Open Data in Deutschland. Gute Frage. Ich glaube, da sind wir schon wirklich auch direkt beim Thema. Es ist wirklich auch eine Frage, wo man genau hinguckt in Deutschland. Weil guckt man auf Deutschland an sich, hat ja die Community gerade auf das Open Data Gesetz des Bundes, was in den nächsten Tagen oder Wochen jetzt erwartet wird. Man scharrt mit den Hufen. Und man darf gespannt sein, was denn eigentlich für rote, lose Fäden jetzt alles da drin einfließen, weil eigentlich unter diesem Dach gibt es ja schon eine ganze Menge. Wenn man einmal dieses GovData-Portal sich anschaut, da versucht man ja irgendwie bundesweit Daten zu bündeln. Und wenn man dann aber wieder runterbricht auf die Länder und auf die Kommunen beispielsweise, da tut sich unterschiedlich viel. Also wenn man auf die verschiedenen Ebenen guckt, dann stellt man fest, auch bei dem Thema gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten in Deutschland. Ich würde fast behaupten, dass die Bundesebene die langsamste ist von allen. Und die Länder sind da schon etwas weiter vorangeschritten. Und die wirklichen Innovationen und die Hotspots sind, glaube ich, eher die Kommunen und damit auch die örtliche Community, die konkreter noch Bedarfe entwickelt und da viel praktischer dabei ist als alle anderen Ebenen. Und jetzt, was ich jetzt ganz vergessen habe, ist, es gibt natürlich auch die EU-Ebene, aber auch da tut sich eine Menge, aber da kann ich gar nicht so beurteilen, wie sehr schnell die sind und wie tiefgreifend deren Veränderungen sind. Also ich muss dir recht geben, ich glaube, auf der kommunalen Ebene passiert da wesentlich mehr, als wenn man sich das anschaut auf der Länderebene beziehungsweise beim Bund, obwohl der Bund ja dieses schöne E-Government-Gesetz hat, wo er quasi verpflichtet und sagt, alle Daten, die offen sein können, sollten offen sein. Nur man sieht kaum was davon. Also ich finde es sehr, sehr schade, dass da einfach die Verwaltungen nicht die Chance ergreifen und da was tun. Ich glaube halt einfach, das ist so ein bisschen ein Problem der Definition oder des Verständnisses von Open Data. Du hast es gerade gesagt, Daten, die offen sein können. Und was solche Daten sind, da kann man natürlich vortrefflich drüber streiten. Welche Daten sind jetzt es erstens wert, open zu sein und welche Daten bin ich bereit, auch offen zu stellen? Weil klar, wenn ich Open Data betreibe, verzichte ich auf diverseste Rechte, also ich mache da quasi eine offene Lizenz draus, dass die jeder auch benutzen und verwenden darf. Und da kann man sich natürlich trefflich zu Tode streiten, welche Daten man da freigibt. Also ich glaube, wenn man diese Diskussion führen will, dann da kommt man sehr schnell zu einer politischen Positionierung. Es gibt einen Kulturwandel, einmal bei denen, die Daten rausgeben, und es gibt einen Kulturwandel, einmal bei denen, die Daten anfordern oder nutzen wollen. Und ich glaube, dass die Nutzer und die Community sehr viel weiter sind mit den Begehrlichkeiten, Daten haben zu wollen, weil bisher Daten eine knappe Ware waren. Also bisher ist man gewohnt, dass Daten im Prinzip in den Aktenschränken der Verwaltung schön gut verwahrt sind, aber nicht öffentlich sind. Da kam man auch nicht so gut ran, also an die Daten. Da genau. Konnte man auch nicht so gut was mit anfangen, weil da musste man sich Sachen aus Ordnern rausschreiben. Und da sind wir bei dem Punkt. Wenn ich was haben will, dann ist das natürlich so eine Art Sollforderung. Das heißt, ich schätze Daten wert, weil sie für mich eine Information beinhalten, die ich unbedingt haben will. Damit sind sie ein hohes Gut für mich. Und Daten auf der anderen Seite sind immer schon in der Hoheit von staatlicher Handlung gewesen, oder? Meistenteils. Und man ist bisher nicht gewohnt gewesen, dass eine Öffentlichkeit oder auch Wirtschaft beispielsweise Daten haben möchte. Und deshalb waren Daten vielleicht in ihrer Wertschätzung gar nicht so hoch angesehen. Also die Frage war ja, was ist es wert zu veröffentlichen und was soll veröffentlicht werden? Und ich würde unter dem Ganzen einen Strich ziehen und sagen, alles ist zu veröffentlichen, es sei denn, es berührt Personendaten und Privatsphäre und berührt die öffentliche Sicherheit. Alles wird also öffentlich gestellt und wenn das nicht der Fall ist, muss man zumindest kurz erklären, warum das nicht der Fall ist. Ja, also ihr sagt das schon richtig, da muss natürlich noch ein Umdenken erfolgen und eben diese ganzen Aktenschränke, weil Akten irgendwie open zu stellen, bringt natürlich nichts, die müssen auch digital vorliegen. Das ist, glaube ich, der nächste Grund, warum es in einigen Teilen noch nicht so ist, wie es vielleicht sein könnte. Also grundsätzlich natürlich maschinenlesbar und natürlich auch so, dass zum Beispiel Websites so angelegt sein müssen, dass sie scannbar sind und Daten daraus gezogen werden. Naja, per se es ja schon mal der HTML-Standard her. Also man muss halt bloß den HTML-Standard richtig verwenden. Das ist genau das Problem. Man muss eben bloß. Ich glaube, dass viele Sachen noch gar nicht so angelegt sind, dass man so eine Art Selbstverständlichkeit da implementiert hat. Das stimmt. Also ich denke, da muss auch ganz groß Umdenken passieren. Also wir haben ja im tagtäglichen Umgang mit Kommunen, die sind in der Tat sehr darauf bedacht, dass ihre Daten bei ihnen bleiben. Da könnte ja jeder kommen, der irgendwelche Auskünfte haben will, wie viele Schlaglöcher wir auf der Straße haben und solche Sachen. Ich glaube, den Schatz hat die Kommune auch noch nicht verstanden. Einige Kommunen schon. Ich sage ja, es ist auch ein kultureller Wandel, der da einhergeht. Und ich glaube, dass man den Kommunen schon zumuten kann, dass sie generell Daten offenstellen müssen und dazu auch eine Mensch- und Maschinenlesbarkeit hinterlegen müssen. Sie müssen einfach erstmal üben, um überhaupt das Gefühl zu bekommen, was passiert denn eigentlich, wenn die Daten öffentlich sind und verändert sich dann die Welt? Also gibt das eine tektonische Verschiebung oder nicht? Ich denke, dass die Angst vor diesem Offenstellen überhaupt erstmal so riesengroß ist, dass viele sich zurücklehnen und sagen, nee, da sollen die anderen erstmal losgehen. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Mhm. Mich dünkt, ich habe heute gelesen, dass in NRW gerade der Kreislauf geschlossen wurde. Das heißt, die haben Daten veröffentlicht. Ich weiß jetzt leider nicht genau, was das war. Ich glaube, es waren Parkplatzdaten. Die wurden veröffentlicht, bei einem Hackathon verarbeitet und jetzt fließen diese Erkenntnisse in die Parkplatzplanung oder ähnliches rein. Ich finde es jetzt auch gerade leider nicht online. Weißt du, wovon ich spreche? Meinst du das mit den Knöllchen? Mit dem Knöllchen, genau das. Genau, also das ist ja ganz witzig, weil wir haben beim Hackday in Moers haben wir mal gefragt, was sind eigentlich spannende Daten beim ruhenden Verkehr? Und da hat der Professor Ulrich Greveler von der Hochschule Rhein-Waal hat gesagt, dass die Daten ja eigentlich total spannend sind, wenn man sich ansieht, wo Knöllchen in der Innenstadt verteilt werden, wie teuer die sind und wann. Weil das lässt nämlich direkte Rückschlüsse darauf zu, wo die Hotspots in Kommunen sind. Also das ist eine Frage von Stadtentwicklung. Wenn ich visualisieren kann und rausfinde, dass eine bestimmte Straße ganz besonders häufig frequentiert wird zum Parken, zieht das ja meistens Knöllchen nach sich, wenn ich eben da länger parke, als ich das darf. Und das sagt aus, nicht einfach, dass die Leute da bestraft werden, sondern die Leute haben offenbar ein ganz besonderes Interesse, genau da zu parken, weil es von Vorteil ist, weil sie vielleicht von dort schnell in die Innenstadt können oder weil da vielleicht gerade der Supermarkt ist, gerade die Poststelle ist. Das heißt, das hohe Aufkommen von Knöllchen an der Stelle ist ein signifikantes Zeichen, dass Leute da häufig sind. Und das muss man vielleicht in den positiven Sinn umkehren, dass man daraus so eine Art Zentrumsgedanken entwickelt und sagt, warum sind die Leute da? Irgendetwas muss da gut funktionieren, sonst würden die Leute da wegbleiben. Und diese Visualisierung von Knöllchen war auch ganz witzig, weil man konnte sehen, wann die Politessen anfangen zu arbeiten, wann die höchste Frequenz ist von Knöllchenvergabe und wann sie Mittagspause machen, da war nämlich gar nichts. Und das visualisiert als sonst einfach lose die für Daten, hat eine Menge über die Stadt erzählt. Und übrigens ein 11-jähriger Junge hat die Idee mitgebracht und hat dazu was gemacht und war auch bei uns auf YouTube und hat echt gigantisch viele Klicks bekommen. Und das ist jetzt mit in die Parkplatz-Stadtentwicklung eingegangen. Übrigens nicht nur in Moers, sondern auch, glaube ich, in Köln. Mhm. Das habe ich heute irgendwie gelesen. Also wir sind ja... Das ist natürlich aber genau sowas, womit man Kommunen zeigen kann, schaut mal, was ihr hier für ein Potenzial habt. Wir können dadurch, durch diese Analysen, können wir eben, wie du schon richtig sagtest, nicht nur eventuell noch mehr Knöllchen verteilen, sondern auch feststellen, da sind Hotspots, da gehen die Leute hin, da muss was sein, das können wir ausnutzen. Das stimmt. Und wenn man überlegt, die Kommunen haben für unsere gesellschaftlichen Herausforderungen eigentlich alles das, was man braucht, um etwas verifiziertere Entscheidungen und datengetriebene Entscheidungen zu formulieren und zu fällen. Als da wären demografischer Wandel, ist im Moment immer mein Paradebeispiel. Die Städte wissen ganz genau, wie die Altersdurchschnitte sind ihrer Bevölkerung, teilweise sogar Etagenwohnung scharf. Das heißt, die wissen, wenn ich jetzt eine Innenstadt habe, wo ich Gentrifizierung stattfinden lasse. Das heißt, alte Bausubstanz wird abgerissen, neue wird erstellt. Ich weiß ganz genau, dass diese Entwicklung des Abriss und des Neubaus kommen wird, weil ich genau weiß, wie die Altersstruktur der Menschen ist, die in diesen Straßen leben. Das heißt, ich kann als Stadt eigentlich gar nicht überrascht werden von dieser Bautätigkeit, weil mit dem Altern der Menschen geht auch das Altern der Eigentümerhäuser einher. Und wenn die eben versterben oder ins Altenheim kommen, dann ist es meistens so in der heutigen Zeit, dass die Häuser in der Substanz nicht erhalten werden, sondern abgerissen werden. Es wird also eine starke Veränderung in den Städten stattfinden, was man in ganz vielen Städten schon sieht. Und viele zeigen sich überrascht von dieser Tendenz und auch überrascht von diesen Auswirkungen der Gentrifizierung. Das heißt, Neubauten werden gebaut, die sind dann altengerecht gebaut, aber einziehen tun erstmal die potenten Leute, die sich das leisten können, weil diese Neubauten sind teuer und meistens entsteht auch mehr Wohnraum, als vorher da war. Das heißt, wenn da ein Haus mit 3 Etagen war, steht da meistens jetzt eins mit 3 Etagen, aber 6 Wohnungen und ein Penthouse. Das heißt, ich habe mehr Verkehr, mehr Menschen, mehr Verkehr. Das verändert eine Stadt komplett. Und ich bin wieder überrascht, dass sich Politiker, die Entscheidungen zur Stadtentwicklung treffen, überrascht zeigen von diesen Entwicklungen, obwohl sie all diese Daten in ihren Aktenschränken haben. Es guckt nur keiner rein. Ja, ich glaube, genau da liegt das Problem. Das guckt keiner rein und es kommt auch gar keiner auf die Idee, dass man Daten miteinander verschränken könnte. Weil ich kann ja solche Daten durchaus verschränken. Und ich weiß, die Feuerwehr hat ganz genaue Daten, wie viele Menschen in einem Haus gemeldet sind. Wie viele tatsächlich da sind, ist eine andere Geschichte. Aber wenn die Feuerwehr ausrückt, wissen die das ganz genau. Und die verschränken ihre Daten offline. Also die wissen genau, in welcher Etage wie viele Menschen wohnen. Und die wissen genau, in welcher Etage welcher Anschluss, Gasanschluss, Wasseranschluss, Stromanschluss und so weiter ist. Das heißt, die verschränken die offline im Einsatz. Eigentlich könnte man das wunderbar auch schon so aufbereiten, dass die nur noch zum Haus hinfahren, auf ihr Tablet schauen und da sind alle nötigen Informationen drauf und die wissen ganz genau, oben links muss ich als erstes hin, weil da ist der Gashauptanschluss zum Beispiel. Und da wohnen auch eine Familie mit 5 kleinen Kindern. Das ist eigentlich schade. Das ist schade, dass das Thema Big Data, was eigentlich schon längst um die Ecke ist wieder, worüber in der Wirtschaft, das ist ein sogenannter No-Brainer, da spricht gar keiner mehr drüber. Das ist einfach Gesetz und Tatsache, dass das einfach mit den Daten, die in den Verwaltungen so rumliegen, dass das da überhaupt nicht gemacht wird. Ja, ich glaube, dass die Handlungsempfehlung ist für Kommunen, dass sie sich da stärker dran machen, proaktiv Daten zur Verfügung zu stellen, a, für sich selbst als Verwaltung, um überhaupt bessere Vorlagen machen zu können für nachgereichte politische Entscheidungen. Dann muss man auch adressieren, wie Politik solche Daten für sich viel besser nutzen kann. Dann aber auch daran denken, wie man eine Bevölkerung mitnimmt, weil die Bedarfe der Bevölkerung über Information und Zugang steigt von Jahr zu Jahr. Und ich meine, wir haben gerade die besten Beweise dafür bekommen, dass sich Staatsverhältnis oder Staatsverständnis der Menschen sehr stark wandelt. Das hängt alles damit zusammen, wie man Menschen auch mitnimmt. Und natürlich auch Journalisten können mit Daten, die Kommunen betreffen, ganz andere Geschichten erzählen, ganz andere Zusammenhänge herstellen, die vorher so vielleicht gar nicht klar waren. Also Daten sind wirklich ein tragendes Element auch für den Zusammenhalt und für Zukunftsgestaltung, nicht nur einer Stadt, sondern eines Landes oder dann auch eines komplett, also der Bundesrepublik insgesamt. Man darf das nicht unterschätzen. Das Interessante, die Politik hat es durchaus verstanden, Daten zu verwenden, aber nur, wenn es gerade wieder darum geht, um die Wahl. Also ich habe das selbst erlebt, ich bin in einer kleineren Gemeinde oder so einer mittelgroßen Gemeinde neu zugezogen und bei uns haben alle Kandidaten, alle Bürgermeisterkandidaten haben sich bei uns vorgestellt. Die haben bei uns an der Tür geklingelt und haben sich vorgestellt und das haben die bei allen neu zugezogenen Bürgern gemacht. Das heißt, die nutzen die Daten, wenn es für die Wahl sinnvoll ist, wenn sie gewählt werden wollen. Das ist interessant. Das dürfen Parteien auch. Parteien bekommen Zugang zu den öffentlichen Daten des Meldeamtes, müssen aber unterschrieben haben, dass nach der Verwendung von oder Durchführung von Wahlen, dass die Daten dann vernichtet werden. Ich selbst habe ja auch mal für eine Partei gearbeitet, die Grünen, und habe mir dann die Daten kommen lassen, um damals noch Postwurfsendungen zu machen für die Jungwähler. Und ich habe das auch unterschrieben, dass ich natürlich da nachher den Datensatz wieder lösche. Ich weiß gar nicht, ob wir das jemals irgendwie gemacht haben, außer dass wir diese Diskette irgendwie zerschnitten haben. Da möchte ich gleich noch einen Tipp geben. Da kann man eine sogenannte Übermittlungssperre eintragen lassen, dass die Daten von politischen Parteien nicht verwendet werden dürfen. Die werden dann auch nicht rausgegeben. Das stimmt. Aber das kann man nur, wenn man im Amt ist und auf diesem Melderegisterzettel ankreuzt, nein, ich möchte eben nicht, dass meine Daten übermittelt werden. Und ich habe es jetzt nochmal getestet und mitbekommen. Im Bürgerbüro erklärt einem keiner, dass man diesen Haken setzen sollte oder kann. Das mag stimmen, aber man kann auch Übermittlungssperren online einrichten. Das stimmt, ja. Habe ich mir sagen lassen. Ich kenne Kommunen, da werden 100% der eingerichteten Übermittlungssperren online getätigt und keine mehr vor Ort. Richtig. Wow, das ist echt sehr fortschrittlich. Da würde ich gerne eine Statistik aufstellen. Ich glaube, dass Bürger das bestimmt gerne online machen möchten, aber vielleicht wissen sie es gar nicht. Ja, also es ist speziell möglich. Bayern. Also es gibt da so ungefähr 900 Portale, wo man das in Bayern bei 900 Kommunen tatsächlich schon online tun kann. Zufällig arbeiten wir in einer Firma, die das macht. Aber es ist schon interessant, dass immer dann Daten herangezogen werden, wenn es irgendwie um Interessen geht, auch an der Stelle um Parteien. Wenn es aber dann zur Argumentation geht, dass Daten auch von Interesse sein können, eben für Bürger, Zivilgesellschaft und auch Wirtschaft, kommt man sehr stark in diese Erklärungsnot, warum man die haben will. Genau, aber das sind ja personenbezogene Daten. Da verstehe ich das vollkommen, dass man da ein bisschen stark hinterher ist, weil da kann man doch ganz schön Schindluder mit treiben. Vor allen Dingen, wenn man anfängt, Daten zu verschränken. Also ich kann ja Datensätze aus verschiedenen Quellen miteinander verschränken. Die Post zum Beispiel oder die Telekom, die verkaufen ihre Daten auf das Haus genau. Kann man sich da, wird ganz viel im Vertriebsumfeld verwendet, kann man ganz genau auch Kaufkraft und Ähnliches sich anzeigen lassen. Also da gibt es schon Geschäftsmodelle und ich denke, die sehen auch einige gefährdet durch das ganze Thema Open Data. Ja, wenn ich richtig informiert bin, ist ja sogar auch die Stadt Dortmund so weit, dass sie sagt, wir bepreisen unsere offenen Daten. Das heißt, wir geben die gar nicht raus, sondern wir haben auch gemerkt, das ist ein Geschäftsmodell und warum sollen wir unseren Datenschatz offenlegen? Ich war erschrocken, als ich das gehört habe. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin da gar nicht so arg dagegen. Also es gibt durchaus Daten, die große wirtschaftliche Relevanz haben, wenn man die unter entsprechender Lizenz auch offen zur Verfügung stellt. Warum soll man sich das nicht bezahlen lassen? Aber du kannst es nicht vergeneralisieren. Nein, das auf keinen Fall. Man muss da ganz genau schauen, welche Daten denn sich dafür eignen, auch verkauft zu werden. Ja, komme ich natürlich aus der Ecke der Zivilgesellschaft und sage, das kann es nicht sein, dass Geld darüber entscheidet, welche Daten verwendbar sind, für welche Zwecke auch immer. Da bin ich grassroot-orientiert und sage, nee, das muss wirklich für alle frei sein. Und zwar wirklich in der Augenhöhe, Reihenfolge, Zivilgesellschaft, aber auch Wirtschaft, Privatleute, alle sollen das nutzen können, ohne eben diese Umkehr Geld zahlen zu müssen. Das ist eine Zweiklassengesellschaft. Ja, ja, man kann, der Unterschied, es gibt ja einen Unterschied zwischen frei und kostenlos. Also auch Daten, die Geld kosten, können frei sein. Also man kann ja durchaus sich Modelle vorstellen, dass wenn jemand Daten kauft, damit dann tun und lassen kann, was er möchte. Und wenn er sie veröffentlichen will, veröffentlicht er sie dann halt. Dann wäre halt nur die Aktualisierung jeweils kostenpflichtig. Ja, muss man da nicht auch eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben? Es kommt nur auf die Lizenz drauf an. Also es gibt so viele verschiedene Lizenzen. Du kannst ja auch schon alleine, wenn du dir die Creative Commons Lizenzen anschaust, da gibt es ja auch diverse Möglichkeiten. Und eine Creative Commons heißt noch lange nicht, dass es kostenlos sein muss. Schau dir bloß mal die Musik an. Es gibt Creative Commons Musik, die kannst du kaufen, du kaufst das Lied, aber du kannst dann mit dem Lied tun und lassen, was du möchtest. Du kannst es weiterverarbeiten, je nach Lizenz, du kannst es jemandem kostenlos weitergeben. Also ich finde das durchaus ein überdenkenswertes Modell. Das erhöht die Intransparenz, wenn man solchen einführt, weil dann auch wieder im System Hürden geschaffen werden. Also ich erlebe das beim Informationsfreiheitsgesetz in Nordrhein-Westfalen. Da kann man ja an wirklich wahlweise jede Behörde eine Anfrage stellen. Die sind auch eigentlich, so meine Erfahrung, relativ kooperativ. Aber ich merke auch, dass sie bei einigen Sachen dann sagen, okay, du kannst die Sachen haben, aber da zahlst du eine Gebühr dafür. Und meine Erfahrung ist auch die, dass je höher die Gebühr ausfällt, desto weniger gern werden diese Daten rausgegeben. Ja, okay. Das ist für mich ein Indikator, dass man bestimmte Sachen einfach gerne unter der Limbo-Latte lassen möchte und nicht wirklich rausgeben. Ja, hast du vollkommen recht. Also meine Meinung nach, wie gesagt, ist, Daten sollen frei sein, frei verfügbar. Jeder kann diese freien Daten haben, aber gegen Lizenzmodelle habe ich tatsächlich nichts. Gut. Aber nochmal, als Zivilgesellschaft ist man natürlich richtig anarchisch unterwegs und will das alles for free. Genau, also so wie unser Podcast, der steht auch unter einer CC BY Sharealike Lizenz. Also wir geben unseren Content kostenlos und frei raus. Nichtsdestotrotz würden wir uns über ein Bierspende freuen. Das stimmt, ihr dürft uns gern mal auf ein Bierchen einladen. Ja. Aber meine Befürchtung ist, unabhängig jetzt von Bier oder nicht, wir predigen eigentlich so lange jetzt schon Open Data und es gibt wirklich schöne kleine Beispiele und die guten Beispiele, was man mit Open Data alles bewirken kann und wie auch der Zusammenhalt der Bevölkerung organisiert wird dadurch oder verbessert wird, Transparenz und alle auch diese Soft Skills der Vitalisierung von Demokratie etc. Es ist noch einfach nicht geschafft, dass wir Open Data als wesentlichen Aspekt der Verwaltungsmodernisierung wirklich verankert haben. Und da sind wir unheimlich weit von entfernt. Und das macht mich schier ratlos, warum wir überall diese kleinen Open Data Tage haben, Hackathons machen, Hack Days machen, Jugendhackt organisieren. Und überall eine kleine, quirlige Community vorfinden. Aber wir bohren dicke Bretter, wenn es darum geht, dass man Verwaltungshandlungen einfach unter diesen Aspekt des Open Data stellt. Woran liegt es? Ja, das liegt daran, dass die Deutschen so eine Verwaltungsmentalität haben. Deutsche sind die geborenen Beamten. Also ich habe jetzt auch wieder ein schönes Beispiel aus England. England ist ja, oder Großbritannien ist ja tatsächlich sehr weit vorne, was offene Daten angeht. Und die schauen sich auch jedes Jahr diesen Open Data Index an. Und die sind eigentlich immer auf Platz 1. Und bei denen ist das Ganze auch Chefsache. Da wird es im Parlament diskutiert und das Parlament entscheidet darüber. Und da gab es neulich den Index und da war England nicht mehr Platz 1. Und das war sofort auf der Tagesordnung im Parlament. Und die haben im Parlament darüber diskutiert, welche Daten denn nicht offen sind. Die haben sich mit diesem Bericht auseinandergesetzt. Und das ist großartig. Also so muss es funktionieren. Und auch so kann ich dem Bürger zeigen, was mit seinen Steuergeldern tatsächlich getan wird. Wer war dann auf Platz 1? ein asiatisches Land, ich habe es nicht mehr im Kopf. Okay. Ja, aber das ist doch genau so ein Ding wieder, ne? Andere Nationen oder Länder schaffen es wieder besser als Deutschland, das ganze Thema auch darzustellen. Ja, in London gibt es das ODI, Open Data Institute, und das ist sozusagen das Must-Have für Deutschland. Ja. Also ich meine, das ist großartig, was sie da machen. Das ist wirklich national gewollt, also finanziert. Und die machen so eine Art Selbsthilfe. Die machen auch ein Kreativangebot, was man damit machen kann. Die haben offene Data Days. Wenn man neu in der Community ist, dann kann man in einer Eintagesaktion schauen, angeleitet durch Experten, wie man offene Daten definiert, generiert, was man damit machen kann und wie man auch selbstverantwortlich damit weiterarbeiten kann. Und so eine Art Lernstation und dann staatlich getragen, das würde ich mir für Deutschland echt wünschen. Ja, ich habe jetzt gerade noch was zum Nachreichen. Das asiatische Land, was vor dem United Kingdom ist, ist Taiwan. Ja, okay. Erstaunlicherweise Taiwan, die hätte ich jetzt gar nicht so eingeschätzt. Nicht unbedingt, nee. Aber die sind davor und genau das hat das Parlament auf den Plan gerufen. Und da sollte man sich mehr mit auseinandersetzen. Aber wenn du die Tabelle schon mal auffasst, wo steht denn Deutschland? So weit runterscrollen kann ich gar nicht. Warte mal, ich scrolle und scrolle, ich scrolle immer noch. Ich scrolle. Ich scrolle. Okay, also weit unten. Es sind insgesamt 133 Einträge. Ich bin noch nicht am Ende. Oder 22 Einträge. Ich finde Deutschland tatsächlich gar nicht. Aber Deutschland steht drin. Ja, sieh mal. Platz 26. Oh ja. Aber vor uns ist sowas wie Korea, Moldawien, Indien, Bulgarien, hey. Rumänien, Uruguay, sage ich nur, und Taiwan. Also das ist beschämend eigentlich. Ja, vor allem, weil wir halt die Möglichkeiten haben, die Voraussetzungen und eigentlich auch das Wissen. Es ist halt nur wirklich diese Angst und dieses Nicht-Bereit-Sein für Veränderungen und für mal ein bisschen was investieren, dass es eventuell auch für Interessierte Sinn macht und nicht nur für einen selber. Das ist so ein Punkt, der uns da immer wieder hemmt. Nicht nur im Bereich Open Data, aber da in dem Fall natürlich auch speziell. Ich sehe hier gerade, in Deutschland ist noch nicht mal die Wettervorhersage als offenes Datum verfügbar. Die Wettervorhersage oder Wahlergebnisse. Da greift man sich doch an den Kopf, oder? Ich sehe es gerade exemplarisch vor mir, ja. Okay. Es gibt bestimmte Sachen, die werden noch gar nicht datenmäßig erfasst. Bürgermeisterwahlen zum Beispiel werden auch nur rudimentär erfasst. Da sind einige Daten, die man da noch nachliefern müsste. Ja, aber die Daten, die sind vorhanden in den Kommunen. Also ich bin selbst Wahlhelfer und die Daten sind da und die sind auch elektronisch da. Und auch die Software ist vorhanden. Die Software muss nur eine Schnittstelle nach außen haben. Oder eine Veröffentlichungsmöglichkeit. Aber das ist... Ja, da ist ja... Also das ist jetzt euer Sujet, IT wirklich so zu machen, dass sie nicht an jeder Stelle neu erfunden werden muss. Dass die Schnittstellen da sind, dass auch nicht nur nach außen agiert wird, offen, sondern auch eben Verwaltungsabläufe nach innen so organisiert sind. Ich glaube, da sind wir wieder beim E-Government-Gesetz und da sind wir einfach meilenweit entfernt. Und auch da kriege ich graue Haare, weil wir reden darüber schon so lange. Und die staatlichen Verwaltungen, die schaffen es immer wieder, ein bisschen den Kopf in den Sand zu stecken, im Großteil, und das Tempo zu verlangsamen. Das stimmt. Ja, warum lässt man das eigentlich immer durchgehen? Also mein Ansatz ist ja immer, wie kriegt man die Räte mit, dass auch Politik sich da öffnet und auch die Entscheidungen trifft, dass man sich als Stadt öffnet. Also wieder die Paradebeispiele aus Nordrhein-Westfalen, Moers, Bonn, die machen das einfach. Und die haben auch gute Ansätze im Netz stehen, wie man zum Beispiel diese politischen Prozesse organisiert und auch wie man die Diskurse organisiert. Die haben auch schon Evaluationsberichte, Erfahrungswerte. Die anderen brauchten nur zu hinzugucken und davon zu lernen. Man muss es gar nicht alles selbst machen. Ja, nee, das ist richtig. Man muss es nicht selbst machen. Es gibt genügend Beispiele, wo man sich einfach mal anschauen kann, wie du es richtig sagtest, aber man macht es halt einfach nicht. Ich finde es ja schade. Es geht in unserer, gut, das ist vielleicht auch unsere Filterbubble. Ich kenne so viele, die sich mit dem Thema Open Data, E-Government, Open Government, die sich damit beschäftigen, E-Partizipation. Aber trotzdem schaffen es alle die nicht, das in die Köpfe der Politiker rein oder generell in die Politik zu bekommen, so dass es Mainstream wird, dass man gar nicht drüber nachdenken muss, zu sagen, das Datum, das kriege ich schon irgendwo her. Das ist so schade. Was machen wir falsch? Also, was ich ja immer gut finde, ist mittlerweile, man soll ja auch Bremser mit Namen versehen. Und wir haben so viele Auflistungen von digitale Köpfe in Deutschland. Wir haben im Prinzip, wie du sagst, in unserer Filterbubble so viele Leute, die da ganz aktiv sind und auch zeigen, wie es geht. Und wenn man die Websites absucht, findet man zuhauf gute Beispiele, die man alle nachbauen kann, auch für die eigene Kommune oder fürs eigene Land etc. An der Stelle muss man vielleicht doch mal auch eine Liste derer machen, die die Prozesse bremsen. Wirklich einfach. Ja, mit Namen versehen, das und das Ministerium müsste eigentlich liefern, macht's aber nicht. Oder die und die Verwaltung müsste liefern, tut sie aber nicht. Und dann muss man direkt nachfragen, du bist verantwortlich für diesen Prozess, woran hakt's? Und man muss eben diese Verlangsamung auch mit dem konkreten Verantwortlichen verbinden und dann nachhaken. Ja, vielleicht muss man tatsächlich. Wir haben ja inzwischen ganz viele Transparenzportale, die, ich sage jetzt mal so salopp, Daten befreien und Daten zur Verfügung stellen. Vielleicht müssen die sich vielleicht mal genau andersrum engagieren und nicht nur Daten befreien, sondern auch sagen, folgende Daten haben wir von der und der Behörde nicht bekommen. Mhm. Also ich finde, das findet zwar statt, aber ich finde, das findet lange nicht so viel Gehör, wie wenn jetzt fragt den Staat irgendwie wieder eine großen Datenschatz bekommt, wo man, was weiß ich, sehe ich jetzt gerade hier enthüllt, Kunstedition zur Informationsfreiheit. Da gibt's so viele Geschichten, aber es wird kaum darüber geschrieben, das haben wir nicht bekommen. Oder das haben wir nur unter starken Anstrengungen bekommen. Ja, eigentlich bräuchten wir eine Landkarte auch von den Kommunen, die noch keinen einzigen Datensatz rausgerückt haben. Ja. Also eine Art Umkehrschluss, weil jetzt haben wir über die Stecknadeln in den Karten stecken, wo es besonders gut passt. Und ich würde mir aber vorstellen, dass die Städte da drauf sind und dann wird es wahrscheinlich sehr viel wimmeln voll Stecknadeln, die noch keinen einzigen Datensatz online gestellt haben. Das stimmt, da wäre Bayern ein großes schwarzes Loch mit wenigen kleinen Flecken. Und steht nicht auch in dieser digitale Verwaltung 2020 in der Broschüre, dass jede Kommune oder jede Verwaltungseinheit irgendwie mindestens 2 Datensätze bis 2020 online haben soll? Ja, aber was sind denn 2 Datensätze? Da war mal was, ja. Was jetzt? Wenn man davon ausgeht, dass wirklich die Messlatte ganz niedrig hängt und 2 Datensätze online sein sollen, dann besagt das ja, dass ich schon mal etwas gemacht habe. Das heißt, ich habe mich damit befasst, ich weiß, welche Datensätze ich nehmen will, ich habe die ausgesucht und ich habe den technischen Prozess einmal durchlaufen, das Mensch- und Maschinenlesbar zu identifizieren und eben zu veröffentlichen. Das kann man ja belegen. Und wenn man das einmal schon hinter sich hat, dann hat man ja schon so eine Art ersten Fuß in der Tür. Wenn man das aber nicht macht, dann schiebt man das Thema einfach weit weg. Und lernt auch nicht. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Wir haben weder eine Verstaatlichung von Trainings- und Förderinstituten, noch eine organisierte Lernplattform, wo Communities sich auffrischen können, weil die lernen ja eigentlich im Ehrenamt von sich selbst. Das sind ja Selbsthilfegruppen. Das stimmt. Und das, wenn man das etwas institutionalisierter betreiben würde, das wäre aber auch eben eine Marschrichtung, ohne jetzt besonders staatshörig zu sein, aber das müsste als Impuls dann so auch mitschwingen, dass man das machen muss. Und um wieder auf die Landkarte zu kommen, kann man doch eine Landkarte entwickeln, wo überall dann die Stecknadel rauskommt, wenn man als Stadt, als Kommune, als Land seine Datensätze online gestellt. Ich glaube, wir gehen mal mit der Idee an die OKF ran. Ah, die jetzt nur noch OK heißen. Ich glaube, da finden sich bestimmt ein paar Interessenten. Ich kann leider mit solchen Daten, ich kann solche Daten zwar lesen, aber ich kann das nicht umsetzen, solche Geschichten. Mhm. Also ich würde mich da auch bereit erklären, an der Planung teilzunehmen. Ja, finde also, ich gut. Also, liebe OKFler, sagt Bescheid. Ihr habt hier Mitkämpfer. Die OKF war gerade am letzten Wochenende bei Offene Kommune NRW und haben sich vorgestellt und ihre Projekte vorgestellt. Und jedes Mal, wenn man auf die Seite klickt, ist man natürlich völlig begeistert, was die alles rocken. Mhm. Und was mich total mitnimmt, ist, die Leute, die da arbeiten, werden offenbar immer jünger und immer kenntnisreicher. Und das erzählt eine Menge auch über den Status unserer Verwaltung, dass die diesen Modernisierungsschub auch an der Stelle gar nicht mitgehen, obwohl sie irgendwann in großem Wettbewerb stehen um diese klugen digitalen Kenner und Köpfe, wenn sie Verwaltungshaltung und Handlung überhaupt überlebensfähig machen wollen. Weil die Personen in den Verwaltungen sind einfach im Schnitt sehr alt und es ist absehbar, wann so ein Generationswechsel da stattfindet. Ja, also ich muss ja sagen, ich setze da große Hoffnung in unseren nicht mehr ganz so neuen Bundes-CIO Klaus Fitt. Mhm. Ist ein wirklich vernünftiger Mann mit guten Ansichten und er ist Techniker. Der ist Techniker und lässt sich nicht so einfach was vormachen. Mhm. Er weiß, was geht, er weiß, wie es geht und jetzt muss er bloß noch das entsprechende Gehör finden oder entsprechend Möglichkeiten haben, das Ganze umzusetzen. Also ich setze da ganz große Hoffnungen in ihn und der Traum von Matthias und mir ist immer noch, den Herrn Fitt hier ans Mikrofon zu bekommen und mit ihm genau über solche Dinge zu sprechen. Der hat doch jetzt gerade die Modellkommunen von E-Government zusammengetrommelt und die haben doch das Kochbuch rausgegeben. Genau, das Kochbuch, das habe ich auch gesehen. Ja, und da versucht man ja mit der Nummer One Fits All alle anderen Kommunen zum Nachbau zu animieren. Das heißt, hier habt ihr ein Rezept, kocht das nach, wo ich ja sage, nee, das funktioniert so nicht. Ja. Aber das wäre nochmal ein Aufhänger, ihn dazu zu befragen, weil er möchte das Ganze ja auch distribuieren. Ne? Das stimmt. Also das Kochbuch finde ich auch, im Prinzip sieht man da auch, dass er Techniker ist, weil Kochbücher, Entwickler schreiben Kochbücher. Die schreiben Kochbücher zur Konfiguration von Dingen. Und Nomenklatur finde ich ganz gut, auch wenn ich das ganze Thema stark kritisieren möchte, weil es ist halt kein Abziehbild, was man über jede Kommune so einfach drüber kleben kann. Genau. Wie du schon gesagt hast, da hat jede Kommune andere Anforderungen, andere Voraussetzungen vor allen Dingen. Man braucht bloß mal hier in Bayern ein bisschen ins Ländliche zu gehen, die teilweise noch nicht mal Internet haben. Da brauche ich nicht großartig anfangen mit einer Open-Data-Strategie, weil da kommt eh keiner ran. Mhm. Ja, ich denke, also es wäre schön, wenn wir ihn mal rankriegen würden ans Mikrofon. Aber der ist so schwer zu greifen. Ja, kommt schon noch. Du musst immer, du weißt, positiv bleiben und an deine Träume glauben. So ist es. Genau, vielleicht hört er uns ja auch, der Herr Fitt. Herr Fitt, falls Sie uns hören, bitte kommentieren Sie bei uns. Wir würden uns freuen. Genau. Ja, Open Data, jetzt haben wir lange und viel über Open Data gesprochen. Wir sind jetzt schon bei ungefähr einer Dreiviertelstunde, wo wir uns über Open Data unterhalten haben, sind letztendlich zu dem Schluss gekommen, Deutschland muss da wesentlich mehr tun, weil sonst werden wir noch mehr abgehängt. Nicht nur wir werden abgehängt, sondern wir schneiden uns auch jede Menge Möglichkeiten ab, uns zu verbessern im Verwaltungsbereich, Daten miteinander zu vergleichen und vielleicht Daten gegenseitig anzureichern und Erkenntnisse zu gewinnen, die man aus verstaubten Aktenordnern einfach nicht rausbekommt. Zu einer Lösung sind wir noch nicht gekommen. Das war aber nicht zu erwarten, dass wir heute hier eine Lösung präsentieren. Da hast du Nein, gut. Aber vielleicht müssen wir noch eine Sache einbringen. Hier die Konrad-Adenauer-Stiftung hat ja Open Data the Benefits rausgegeben und auch nochmal geguckt, was da für, auf der Website findet sich einiges, auch was für volkswirtschaftliche Potenz da drin steckt. Das kann man ja auch wirklich mit Zahlen belegen. Und vielleicht sollte man das einfach auch nochmal monetarisieren. Das zieht ja meistens. Dass es eben Wertschöpfung ist und dass damit Geschäftsmodelle etabliert werden, dass da Startups mit beflügelt werden, dass es eine wirtschaftliche Kraft entwickeln kann. Ist ja nicht nur einfach so ein Gedöns von denen da unten, sondern wenn man wirklich eine gute Idee hat und Daten dazu nutzt, dann kann man dafür auch Geld verlangen und Geschäftsmodelle damit ausrollen. Das stimmt. Ich sehe gerade, wer hier alles dran mitgeschrieben hat. Das sind ja wirklich namhafte Leute. Ja. Der Helmut Kretschmer ist auch wieder dabei. Und die Papiere sind wirklich echt super. Kann man nur Gratulation sagen, dass sie sich des sperrigen Themas angenommen haben und das so vielfältig beleuchtet haben. Also die Seite der Konrad-Adenauer-Stiftung ist zu empfehlen. Genau, wir werden natürlich Open Data the Benefits auch mit verlinken in unseren umfangreichen Shownotes. Wenn du noch Links für uns hast, bitte gern an uns schicken. Die bauen wir mit ein. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Thema. News. News haben wir diesmal keine vorbereitet. Schande über uns. Aber wir haben sicherlich wieder ein bisschen was, was wir dann in die Shownews verlinken können. Ja, hast du spontan was da? Nein, ich muss mich auch entschuldigen. Bei mir gab es ein Technik-Fu. Und meine ganzen mir gespeicherten Links sind verschwunden. Von daher habe ich die über die letzten Wochen gesammelten News nicht mehr parat. Also, aber ich gelobe Besserung. Ich habe den Technik-Fu schon wieder im Griff. Und es wird in der nächsten Ausgabe wahrscheinlich besser werden. Apropos nächste Ausgabe, da müssen wir jetzt gleich mal was einschieben. Hausmeisterthemen. Und zwar, wir haben ein Hausmeisterthema. Das schiebe ich jetzt einfach mal ein, weil es gerade so gut reinpasst. Ihr werdet im nächsten Monat, also im Dezember, eine eher seltsame Folge von uns hören. Und zwar, Matthias, woran nehmen wir denn jetzt teil? Wir machen, wie letztes Jahr auch schon, wieder beim Pottwichteln mit. Ach, wie süß. Genau, und wir werden von einem uns unbekannten, also bisher noch unbekannten Podcaster bewichtelt, der eine Folge in unserem Stile veröffentlichen wird, auf unserer Seite. Die könnt ihr ganz normal im abonnieren oder die wird ganz normal bei euch landen. Und im Gegenzug werden wir das auch tun. Wir haben einen schönen Wichtel bekommen. Genau, ich bin auch recht zufrieden. Hätte dramatischer sein können. Wir hatten die große Angst davor, einen Erotik-Podcast zugewichtelt zu bekommen. Das wäre ein bisschen eigenartig gewesen. Das wäre eher eigenartig geworden, genau. Aber wir freuen uns drauf und wir werden dann auch in den nächsten ein, zwei Wochen da eine wirklich nette Folge aufnehmen. Wird veröffentlicht dann am 24. Am 24. Dezember wird die in eurem Podcast-Client oder auf unserer Webseite erscheinen. Oder im Newsletter, genau. Genau. So, jetzt noch mal ganz kurz, weil wir gerade die News so schön übersprungen haben oder abgewürgt. Ich habe etwas aus der Reihe Kurioses. Genau, schön. Da habe ich nämlich tatsächlich noch was gefunden. Und zwar ist mir das heute in meinen inzwischen wieder funktionierenden Feedreader gespült worden. Netfu. Internetfu, genau. Und zwar, wir hatten ja schon mal grob über Chatbots gesprochen. Ah. Ich erinnere mich. Und zumindest ich hielt Chatbots für eine echte Alternative und echte Anreicherungsmöglichkeit. Ich war, glaube ich, nicht so deiner Meinung, ne? Das ist mir klar. Anke, was ist denn da deine Meinung zu? Zu Chatbots bin ich gerade völlig begeistert vom Kumpel Krefeld. Der Michael Tjupalov und Theo Steinhardt haben da den Hackathon in NRW mitgewonnen. Und der ist spezialisiert auf Verwaltungsfragen. Das heißt, ich muss mich nicht mehr rumschlagen mit der Verwaltung, sondern kann eben sprachgesteuert mit einem Chatbot, Botti, NRW heißt das Ding, oder die Beta-Version, unterhalten. Und der steuert mich und navigiert mich komplett durch die Welt und macht schon so das Grobe und führt mit mir auch mal aus. Und wenn ich dann sozusagen einen Termin vereinbart habe über den Chatbot, dann sagt er mir sogar auch noch, wenn ich zu dem Termin dann real kommen muss, was ich alles an Unterlagen mitbringen darf. Großes Kino, ich finde super und ich hätte den gerne sofort für meine Community hier. Mhm. Sehe ich ähnlich. Das, was ich gefunden habe, ist diesmal aus Amerika. Und zwar, Chatbot helps immigrants complete their visas. Und zwar macht er das sogar über den Facebook Messenger. Wahrscheinlich nicht mehr lange. A Facebook Messenger conversation could get you into the US. Wir wollten Politik außen vor lassen, glaube ich. Das finde ich mal eine coole Geschichte, dass man quasi über eine Art oder über einen Facebook Messenger Unterstützung bekommt, seine Einbürgerung, Formulare besser ausfüllen zu können. Das finde ich cool. Leider auch noch kurios, weil es immer noch ein Kuriosum ist und wir, glaube ich, noch eine Weile warten müssen, bis das auch in Deutschland ankommt, sowas. Ja, aber wir sollten längst üben mit so einem Chat- und sprachgesteuerten Roboter umgehen zu können, weil wenn wir jetzt irgendwie alle 15 Jahre älter sind, dann wandern wir mit Sicherheit in ein Altenheim, was demnächst Roboter begleitet ist oder eben wo im Badezimmer ein Avatar auf deinem Spiegel auftaucht und sagt, du solltest dir heute besser deine Zahnprothese putzen oder sowas. Und ich zeige dir jetzt mal, wie das geht. Also ich möchte gerne jetzt damit anfangen, das zu lernen, weil in 15 Jahren bin ich alt und grau, dann muss ich es können. Das stimmt, zumal die ganzen oder viele der Mobilfunkprovider schon mit Chatbots arbeiten seit Jahren. Ja, und wie klasse ist das denn, wenn ich nicht mehr tippen muss, sondern ich mache alles nur noch sprachgesteuert? Ja, das ist dann großartig. Der nächste Schritt. Ich hatte auch vor kurzem einen Beitrag gesehen, das ist jetzt völlig fernab von Verwaltung, da ging es, glaube ich, ums Einkaufen. Da wurde aber auch zentral gesteuert über irgendwie so ein Chatbot, so ein Sprechroboter, wurde der Kunde da beim Einkauf beraten. Ja. Also weit weg ist es nicht mehr. Genau. Nee, ist es auch nicht. Ich meine, Siri nutzen wir alle. Ich nicht. Ich ungern. Ich okay. hab Android, deswegen. Ich würde Siri gern viel, viel mehr verwenden, aber da fehlt mir noch ein bisschen Interaktion. Okay, machen wir weiter. Und wir können uns darauf freuen. Kurios auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall noch kurios, genau. Wir machen jetzt mal weiter mit dem nächsten Thema. Da hatten wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Und zwar? Veranstaltungen. Und zwar Veranstaltungen. Da hast du auch welche mitgebracht, Anke. Ja, war eher in der Rückschau. Offene Kommunen NRW hat am letzten Wochenende stattgefunden. Das würde ich sehr gerne verlinken, weil wir machen in gewohnter Form immer ein Open Pad. Und jeder kann da mal reingucken. Wir hatten 25 Panels und wirklich so eine teilchenbeschleunigte Community aus partizipationsbewegten Datenenthusiasten. Sehr viele junge Leute, unheimlich viele OK-Labs aus ganz Deutschland da gehabt. Und es ist eine Menge dabei rumgekommen. Wir hatten zum Schwerpunkt gemacht mehr Verkehr, also von wegen Mobilität, intelligent steuern, intelligente Ansätze. Und da findet sich sehr vieles zum Nachlesen im Pad. Ich finde ja immer, das ist so eine Art Grassroot-Bewegung, wo ein richtiger Mix aus allen Engagierten zusammenkommen, die auch eine Plattform bilden, die sich vernetzen und die wirklich nicht nur schimpfen und lamentieren, sondern auch konkrete Projekte besprechen und das für alle öffentlich zugänglich in den Pads formulieren und die dann auch Wirkung zeigen. Ja, ich finde, darüber wird auch immer schön berichtet. Also man in einschlägigen Medien hört man sehr, sehr viel über Open Data NRW. Ja, und da ist auf jeden Fall immer so eine Art Familientreffen und das ist eine große Wertschätzung, die man auch wirklich einmal im Jahr dann mal real braucht. Und das bewegt auch, weiterzumachen. Und der zweite Punkt ist auch nochmal bitte nach NRW zu schauen. Die Landesregierung hatte jetzt mit Open NRW eine Veranstaltung, wo sie den Open Government Pakt geschlossen hat zwischen der Landesregierung und den Kommunen. Das ist jetzt einfach erstmal nur so ein Papier mit einer großen Windkurve und einer Präambel und einem konkreten Fahrplan, was man da machen möchte. Aber das Papier finde ich wirklich gut, um vom Land hinunterzubrechen, die Kommunen, was man alles in Bewegung setzen möchte, um diesen Modernisierungsschub hinzubekommen und den digitalen Wandel auch konkret zu implementieren. Da kann man im Netz mal schauen. Ich gebe euch gerne noch den Link. Mhm. Und wir als Community haben dazu im letzten Jahr getagt und haben in diesem Jahr das Open Government Manifest NRW rausgebracht mit 4 Prinzipien zu einer Art Open Strategie, also Akteure des Wandels beschrieben, Kultur der Offenheit beschrieben, eben auch Open Data, dann die digitale Infrastruktur skizziert und freigestaltbare Lebensräume umrissen. Mit dem Credo jetzt für mehr Offenheit in NRW. Wir haben das als so eine Art Diskussionsgrundlage verstanden, um konkret vor Ort anfangen zu können, sich auf den Weg zu machen, sich zu trauen, auch gerne mal an kleinen Projekten zu scheitern, aber im Prinzip den großen Diskurs mit der Bevölkerung in Gang zu setzen. Kann man alles lesen und ich finde, das ist eine Menge Herzblut, was da tickt. Ich habe auch ein Thema und da geht es auch wieder um Open. Und zwar sind das die Open Government oder diesmal der Open Government Tag in München. In den letzten Jahren waren es immer mindestens 2 Tage. Der fand am 27. Oktober statt. Und keiner von uns war da. Ja, ich war angemeldet, aber ich war leider kurzfristig krankheitsbedingt verhindert. Aber ich habe das zu Hause auf dem Sofa auf Twitter verfolgt und hatte gehofft, dass sie live streamen, weil die haben nämlich die Videocrew vom CCC da gehabt, also das VOC, das Video Operation Center. Und die haben die ganzen, die Hauptbühne haben sie aufgezeichnet. Leider sind die Videos noch nicht öffentlich verfügbar. Ich habe auch leider noch keine nicht öffentlich gesehen. Aber es hat zum Beispiel der Pressesprecher von der Polizei München gesprochen. Guter Mann. Das ist ein guter Mann und es war echt interessant zu sehen. Ich habe da bloß die Folien gesehen über Twitter. Aber wenn man verfolgt hat, als in München dieser Amoklauf war, wie souverän der Mann in dieser Stresssituation mit der Presse umgegangen ist, so souverän stand er da auch auf der Bühne. Das war ganz stark, ja. Genau, und hat über die Social-Media-Strategie der Polizei gesprochen. Also das sah sehr interessant aus, die Folien waren interessant zu sehen. Ich hätte das gern noch tatsächlich in Video und Ton gehört. Ich hoffe, das kommt bald. Die Polizei München macht hervorragendes Social Media. Das stimmt, also das ist auch ein Tipp. Ich rate jedem, der sich den Tag so ein bisschen versüßen möchte, folgt auf Twitter der Polizei München, auch auf Facebook, die Polizei München, also die machen wirklich eine tolle Arbeit. Nicht immer nur so bierernst, wie man das so aus der Verwaltung gewöhnt ist. Und das ist echt ein Beispiel, von dem sich jede Kommune und jede Verwaltung eine Scheibe abschneiden kann, weil Verwaltung muss nicht trocken und tröge sein, sondern kann durchaus auch ein bisschen mit Witz gewürzt sein. Also speziell zu Wiesn, da waren einige Tweets dabei, die richtiges humoristisches Talent offenbarten. Das stimmt. Und wenn es ernst wird, dann schalten die auch um auf ernst und man versteht's. Und auch mehrsprachig, also nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch, Französisch, Russisch, was man sich alles vorstellen kann. Die machen das richtig gut. Genau. Das fand ich ganz großartig, weil dieses Argument, dass es mehrsprachig sein muss, weil München einfach auch eine internationale Stadt ist, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man eine Öffnungsstrategie hinbekommt, weil genau das steht auch im Zentrum. Das stimmt. Großes Kino. In München sieht man jetzt auch immer mehr, also gerade in diesen Bereichen, wo sich Geflüchtete aufhalten, ganz viel auch arabische Schrift, also auch tatsächlich nicht nur von Ladenbesitzern, sondern tatsächlich auch gezielt von der Stadt Informationen auch auf Arabisch zur Verfügung gestellt. Das finde ich eine sehr gute Geschichte. Das können übrigens Bots ganz gut. Ne? Die können sofort in die Sprache umsetzen, in der man unterwegs sein will und vereinfachen sehr viele Sachen. Das stimmt. Da gibt es auch ganz tolle Videobots, wo man Verkehrsschilder oder überhaupt Schilder mit fotografiert und die dann in seiner eigenen oder in der gewählten Sprache dann angezeigt werden. Das finde ich auch eine coole Geschichte. Ja. Haben wir noch Themen? Ich bin durch für heute. Du bist durch? Anke, du hast die berühmten letzten Worte. Du darfst noch mal was sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit, heute noch mal mit euch zu plaudern. Ich hoffe, dass euer Bier geleert ist. Nee, wir haben zu viel geredet. Ich finde es ganz großartig. Dann könnt ihr das ja jetzt leeren. Ich finde es großartig, dass es Menschen gibt, die sowas aufsetzen. Das ist super Ehrenamt, das ist super Engagement. Und ihr würdet auf jeden Fall auf meine Liste der digitalen Treiber kommen und nicht auf die Bremser. Also vielen herzlichen Dank für die Chance, das zu machen. Und bitte bleibt weiter online. Danke, das ehrt uns. Du bist bei uns auch jederzeit herzlich willkommen. Ja. Ich denke, wir haben noch einige Themen, über die wir mit dir sprechen können. Ich denke nur so an E-Partizipation. Da sind noch ein paar auf unserer To-Do-Liste, die sich da durchaus anbieten würden, ja. Genau, und vielleicht treffen wir uns ja auch mal wieder offline. Auf jeden Fall. Die Welt ist an der Stelle klein, wissen wir ja. Genau. Dann verabschiede ich mich in eurem Namen auch bei unseren Hörern. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch einen Kommentar auf unserer Website oder in einem der Podcast-Verzeichnisse. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns einen Audiokommentar zu schicken. Ruft dazu unseren Anrufbeantworter unter 08142 46 29 889 an.